Zurzeit macht die konservative Regierungspartei Südkoreas einen großen Lärm um die Wechselung von Namen, Programm und Symbol der Partei. Am 13. Februar ist die Partei der Neuen Welt in die Partei für freie Südkorea umbenannt worden. Die Partei behauptet, dass sie sogar das Parteigebäude in Yeouido in Seoul verlegen und das bestehende schlechte Image der Partei verbessern würde.